Herzlich willkommen zu Alpha Centauri. Heute will ich mich mal über ein Thema auslassen, das schon seit einer Reihe von Jahren auch auf diesem Sender immer mal wieder gezeigt wurde, nämlich die Frage, gibt es Antigravitation? Gibt es tatsächlich Antigravitation? Kann man die Schwerkraft ausschalten? Oder ist das alles nur Luch und Trug? Oder ist da was dran? Oder ist eigentlich alles ganz anders? Ich meine, wer von uns steht schon mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen? Es sind doch nur die ganz langweiligen Zeitgenossen, die nicht nach Höherem streben. Waren es nicht die wirklichen Helden der Menschheit, die schon immer versucht haben, die Schwerkraft zu überwinden? Sisyphus, Leonardo da Vinci, der Schneider von Ulm? Hat nicht die Geschichte der Menschheit begonnen in dem Moment, wo der Homo sapiens sich vor 4,5 Millionen Jahren auf seine beiden Beine gestellt hat und losmarschiert ist? Jetzt, nachdem wir den aufrechten Spaziergang im Griff haben, schon zum Mond geflogen sind und das Bungee-Jumping, ist es doch nur eine Frage der Zeit, wann wir endlich konsequenterweise die Erdschwere ein für alle Mal auflösen. Nicht? Die Rettung naht. Denn angeblich wird ja in den Laboratorien bereits daran gearbeitet. Die NASA gibt $600.000 aus dafür, um eine Antigravitationsmaschine zu bauen. Ist da was dran oder was? Na, Sie merken schon an meinem Ton, dass ich da nicht so fürchterlich überzeugt davon bin. Also, dieser Film, dieser bewusste Film, der da immer wieder gezeigt wird, da geht es darum, dass eine supraleitende Scheibe, also das ist eine Scheibe aus einem Material, das keinen elektrischen Widerstand hat, dass eine supraleitende Scheibe sich in einem Magnetfeld wahnsinnig schnell dreht. Ein Physiker mit Namen Podkletnov hat also diese Versuche in den 90er Jahren gemacht und meint dabei Folgendes festgestellt zu haben, so wird es kolportiert in diesem Film und auch in einigen Publikationen, da in seiner Nähe ein Kollege Pfeife rauchte, während dieses Experiment sich abspielt, dass auf einmal dieser Pfeifenrauch senkrecht über dieser Scheibe, dieser schwebenden Scheibe, ja, die schwebte rotierenderweise in einem Magnetfeld, dieser Pfeifenrauch stieg nach oben und dann hat man gemessen, wie der Luftdruck über der Scheibe ist. Der Luftdruck soll niedriger gewesen sein, sogar noch in den Stockwerken oben drüber ist der Luftdruck niedriger gewesen und daraus schloss man messerscharf, hier haben wir es mit einer Abschirmung der Gravitation zu tun. Wie? Abschirmung der Gravitation. Naja, kann man Gravitation abschirmen? Und was ist in diesem Experiment passiert? Fangen wir mal mit der letzten Frage an, was im Experiment passiert. Magnetfelder. Ein Magnetfeld ist offenbar eine Kraft, oder ein Magnetfeld kann eine Kraft ausüben, dass etwas anfängt zu schweben. Und zwar genau dann, wenn in diesem anderen Teil ebenfalls ein Magnetfeld existiert. Das ist, würde ich mal sagen, ist die sogenannte Transrapid-Kraft. Antigravitation. Da wird das ja auch verwendet. Da ist eine Spule im Transrapid, da wird ein Strom durchgejagt und das Magnetfeld hebt sich so, hebt sozusagen den Zug hoch und lässt ihn dann sogar sehr schnell nach vorne sich bewegen. Bei diesem Supraleiter handelt es sich, nach Aussage des russischen Wissenschaftlers, um eine Mischung von verschiedenen supraleitenden Materialien. Jetzt muss man eines wissen, das wissen Sie wahrscheinlich nicht, das weiß so gut wie niemand. Es gibt zwei Arten von Supraleitern. Es gibt die einen und die anderen. Die einen Supraleiter, das sind diejenigen, da kann das Magnetfeld nur wenige Atomlagen hinein eindringen und dann geht es nicht weiter. Es gibt aber eine andere Sorte von Supraleiter, die harten, sogenannten harten Supraleiter oder für die Experten von dem Bildschirm, die Supraleiter zweiter Art. Die können sehr wohl selbst ein sehr starkes Magnetfeld erzeugen. Und dann wäre die rotierende Scheibe des Herrn Podkletnov nichts anderes als eine Abstoßung von Magnetfeldern und deswegen schwebt die Scheibe da übereinander. Okay. Der Herr Podkletnov hat inzwischen angeblich noch eine sogenannte Impulsgravitationsgenerator gebaut, der auf 1 Kilometer Entfernung ein Buch umschießen kann. Leider steht dieser Generator aber in der Sicherheitszone der Moskauer Universität und er könne auch aus patentrechtlichen Gründen nur nichts dazu sagen. Das heißt also, das Thema sollten wir vielleicht an der Stelle mal ganz beiseite legen. Kommen wir zur wissenschaftlichen Frage. Gravitation. Was bitte ist Gravitation? Nach allem, was wir wissen, ist Gravitation ein Effekt, der mit Masse zusammenhängt. Ja? Nehmen wir das Newton'sche Gravitationsgesetz. Wir brauchen gar nicht bis zur Relativitätstheorie zu. Nehmen wir das Newton'sche Gravitationsgesetz. Das Newton'sche Gravitationsgesetz sagt, diese Gravitationskraft, also die Schwerkraft, hat was mit der Masse des Körpers zu tun, der dieses Gravitationsfeld verursacht. Also, mit anderen Worten, der Mond hat eine schwächere Gravitationskraft, weil er leichter ist als die Erde. Die Erde hat eine schwächere Gravitationskraft als die Sonne. Die Sonne ist 300.000 Mal schwerer als die Erde. Der Mond ist deutlich leichter als die Erde. Also können wir schon messen. Ne? Wir können also jemanden zum Mond bringen, können gucken, hey, wie ist dein Gewicht da? Und man stellt fest, tatsächlich, der wiegt nur ein Sechstel. Klar, offenbar stimmt das. Gravitation hat was mit Masse zu tun. Das hieße aber, Antigravitation müsste etwas damit zu tun haben, dass diese Masse verschwindet oder diese Masse ausgeglichen wird. Jetzt ist es leider Gottes so doof. Im Elektromagnetismus, nehmen wir ein Beispiel, haben wir es ja so, wir haben eine negative Ladung und eine positive Ladung. Die beiden ziehen sich an. Wunderbar. Ja, wenn die beiden also zusammenkommen, ist die Ladung null. Ein Elektron, das um einen Atomkern herumkreist, der aus einem Proton besteht, nämlich wie beim Wasserstoff, dieses gesamte Teil ist elektrisch neutral. Nach außen wird also keine Kraft ausgeübt. So etwas gibt es aber offenbar bei Massen nicht. Bei Massen zieht alles an. Massen ziehen immer an, egal wie es ist. Es gibt trotzdem Kräfte, die natürlich der Gravitation entgegenwirken. Jetzt hier zum Beispiel. Ich sage ja kein Wort umsonst, Sie werden gleich wissen, warum ich das sage. Hier drin herrscht ein bestimmter Luftdruck. Nicht? Das heißt also, der Druck, der übrigens was mit der Dichte zu tun hat und der Temperatur, der wirkt der Gravitation entgegen. Sonst könnte ich jetzt nicht atmen. Meine Freunde hier im Studio eben auch nicht. Es gäbe die Sendung gar nicht. Die Tatsache, dass dieser Druck hier ist, hat was damit zu tun, dass die Moleküle hier drin sich sehr schnell bewegen und jede Art von Luftdruck, Schwankung, wenn zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, hier in diesem Zylinder würde sich der Luftdruck verringern, aus irgendwelchen Gründen, ja, dann fangen die Moleküle sofort an und laufen da in dieses Gebiet rein, üben also, dieser Druckunterschied übt eine Kraft auf die Moleküle aus und dieser Druckunterschied wird ausgeglichen. Das ist übrigens merkwürdig bei dem Experiment von dem Herrn Pokletnov, dass ausgerechnet in dem Experimentierzimmer über dieser rotierenden Scheibe der Luftdruck sich verringert haben soll, woraus dann geschlossen wird, da gäbe es eine Antigravitation. Also das Schwerkraftfeld wäre abgeschirmt. Kann ich nicht verstehen. Da muss nämlich jemand in dem Experimentierzimmer den ganzen Molekülen in dieser Luft mitgeteilt haben, hier dürft ihr nicht hin. Ja? Denn natürlich würde der Luftdruck automatisch wieder ausgeglichen werden. Ja. Ist doch völlig klar. Und mal am Rande bemerkt, für mich als Pfeifenraucher, ist es völlig klar, dass Pfeifenrauch immer nach oben steigt. Weil Pfeifenrauch ist ja, deswegen habe ich es ja eben gesagt, ist ja heißer. Das heißt, die Temperatur wird dazu führen, dass dieser Rauch, also daraus kann man sicherlich nicht schließen, dass in diesem Experiment irgendeine Art von Antigravitation vonstatten kommt. Also Sie merken schon das Problem. Also der Luftdruck, der Druck ist offenbar etwas, was gegen die Gravitation anarbeiten kann. Eine andere Situation ist natürlich, Stichwort Antigravitation, wenn ein Körper um einen anderen herum rotiert. Natürlich ist es möglich, dass durch die Rotation zum Beispiel der Gravitation entgegengewirkt wird. Aber da will ich doch nicht sagen, dass diese Kraft eine Antigravitation ist, sondern diese beiden Kräfte zusammen addieren sich zu einer ganz bestimmten Situation, zum Beispiel im Sonnensystem. Die Planeten sind auf den Bahnen, weil die Rotationsenergie, die sie haben, zieht per Zentrifugalkraft sie nach außen, die Schwerkraft der Sonne zieht sie nach innen. Das heißt, die sind auf einer stabilen Bahn, wir haben ein Kräftegleichgewicht. Also Antigravitation, das ist nicht das, was wir uns im Allgemeinen darunter vorstellen in der Physik. Das heißt einfach eine Kraft, bei uns in der Physik heißt es eine Kraft, die gegen die Gravitation arbeitet, aber doch keine, die sie ausschaltet. Gravitation kann nicht ausgeschaltet werden. Das geht ja so weit, dass wir den Begriff der Gravitation auf das gesamte Universum übertragen können. Ja? Wir können einfach fragen, wenn dieses Universum bestimmte Masse hat, wie breitet es sich aus? Irgendwann, wenn es also sehr viel Masse hat, müsste diese Masse dazu führen, dass es wieder sich zusammenzieht. Davon haben wir heute Indizien, dass dem nicht so ist. Das Universum hat insgesamt offenbar eher zu wenig Masse. Nee, was wir heute beobachten ist, dass die Expansion des Universums sich bei größeren Abständen von uns offenbar beschleunigt. Da draußen zieht also was. Wir können hier im unmittelbaren Universum, sagen wir mal von ein paar hundert Millionen Lichtjahren, können wir sehen, wie Massen auf Massen wirken. Und es gibt überhaupt nicht nirgendwo einen Effekt von Antigravitation. Wir sehen, wie Massen sich auf andere Massen zubewegen, zum Beispiel Andromeda auf die Milchstraße, die lokale Gruppe, das ist also die Milchstraße und Andromeda mit ihren Begleitergalaxien, in Richtung des Virgo-Galaxienhaufens, dieser Galaxienhaufen bewegt sich auf einen anderen Superhaufen zu und so weiter. Es ist im Gegenteil so, dass wir aus der Eigenschaft, dass Gravitation eben nicht abschirmbar ist wie zum Beispiel eine elektrische Ladung negative elektrische Ladung durch eine positive Ladung abgestimmt werden kann, dass wir aus der Eigenschaft von Nicht-Antigravitation sozusagen, können wir darauf schließen, welche Massen im Universum existieren. Ja? Also aus all diesen Randbedingungen lässt sich zunächst einmal schließen, offenbar ist das mit der Antigravitation eine völlige Unmöglichkeit. Was auch immer in diesem Experiment von dem Herrn Poklepnow passiert sein mag, zunächst einmal müsste man überprüfen, da möchte ich mal dran erinnern, es gibt in der Naturwissenschaft ein sogenanntes Rasiermesserprinzip, das ist nämlich das Prinzip von Ockham, das da sagt, ein Modell mit den wenigsten Grundannahmen, Gegebenheiten erklären kann, ist das Wahrscheinlichste, ist das Sicherste, ist wahrscheinlich das Richtigste. Also warum gleich da mit ankommen und zu sagen, hey, ich habe eine neue Grundkraft entdeckt, nämlich eine Antigravitation. Viel sinnvoller wäre es zu fragen, wenn ich also einen Supraleiter, von dem ich weiß, dass er Magnetfelder selbst produzieren kann, dadurch, dass er sich so schnell dreht, vor allen Dingen, wenn er sich in einem Magnetfeld dreht, wenn ich also einen Supraleiter habe, der sich dreht und der selber Magnetfelder erzeugen kann, warum schaue ich mir nicht an, wie diese Magnetfelder miteinander wechselwirken? Nächster Schritt wäre natürlich, wenn ich hier unten schon einen Supraleiter habe, der sich dreht, der möglicherweise sogar die Luft mitverwirbelt, weil diese Scheibe sich eben so schnell dreht, ist es dann ungewöhnlich, möglicherweise über dieser Scheibe sowas wie eine Luftströmung zu haben. Also jetzt nur angenommen, wenn dieser Pfeifenrauch wirklich absolut senkrecht nach oben gegangen wäre, so als ob da oben ein Staubsauger wäre. Das sind alles die einfacheren Erklärungsmöglichkeiten für ein Experiment, was in den letzten Jahren offenbar immer und immer wieder, gerade bei manchen Zuschauern, zu Unruhe geführt hat. Also Antigravitation ist eine Geschichte, die völlig in den Science-Fiction-Bereich gehört. Natürlich wäre es schön, wenn wir Antigravitation hätten. Ne? So ein Blick auf die Waage morgens führt zur Depression unter Umständen. Ja? Das morgendliche Aufstehen ist auch nicht so einfach. Deswegen wäre es natürlich klasse, wenn man sich von diesem ganzen Schlamassel befreien könnte. Vor allem im Hinblick auf Weltraumflüge wäre es natürlich eine tolle Angelegenheit. Ja? Wenn man einen Antigravitationsantrieb hätte, dann bräuchte man sich nicht so anzustrengen, um so eine Rakete endlich mal von so einem Planeten wegzubringen. Ja? Sondern da würde man anschalten und zack, weg wäre man. Das Dumme ist nur, wenn man sich das in so Science-Fiction-Filmen anschaut, man müsste natürlich dann die armen Insassen, die da drin sind, vor ihrem eigenen Antigravitationsantrieb schützen. Denn wenn man also so stark beschleunigt, dann würde ja die Besatzung eben aufgrund der Trägheit, denn die selber haben ja nun mal eine Masse, es hilft ja nichts, zu Chunky Salsa bearbeitet. Das will man natürlich auch nicht, ja. Also in so einem Raumschiff müsste dann praktisch jeder Einzelne seinen eigenen Antigravitationsgenerator haben. Also in der Summe würde ich sagen, die NASA soll ruhig ihr Geld für sowas ausgeben, mit dem Antigravitationsgenerator. Ich persönlich glaube, dass also an solchen Experimenten nicht viel dran ist. Es ist wie so oft in diesen Versuchen, die Naturwissenschaft aus der Linie zu bringen. Es wird wie so oft behauptet, wir seien ja alle Dogmatiker, wir professionellen Naturwissenschaftler, wir würden den Einzelkämpfern, den Ketzern, die unser Weltbild gerade revolutionieren wollten, nicht glauben, weil wir damit unsere eigene Grundlage zusammenbrechen lassen würden und so weiter und so weiter. Wenn man aber mit unseren Methoden an diese Experimente rangeht, bleibt meistens überhaupt nichts davon übrig. Und wie hat Karl Kraus mal so schön gesagt, am schlimmsten sind die Leute, die gewaltig über den Wissensdurst getrunken haben.